Ich habe nur mit der Kommunistischen Partei in Deutschland zu tun und mit den ausländischen kommunistischen Gaunern, die hierher kommen, um den Reichstag anzustecken. Bravo. Gegen die Kommunistische Partei in Deutschland. Ein Kampf zu führen ist ihr Recht. Und ein Recht ist der Kommunistischen Partei in Deutschland illegal zu leben und ihre Regierung zu bekämpfen. Und wir bekämpfen. Das ist doch eine Sache der Kraftverhältnisse. Nicht eine Sache des. Aber ich untersage Ihnen hier eine kommunistische Propaganda zu zeigen. Er macht eine nationalistische Propaganda. Ich untersage Ihnen das aufs Nachdrückliche. Kommunistische Propaganda wird hier in diesem Saale nicht gegeben. Und das war eben ein Stück davon. Herr Präsident, zusammen mit meiner letzten Frage stellt jetzt jedenfalls zum Klärung die Frage Partei und Weltanschauung. Herr Ministerpräsident Gering hat erklärt, eine ausländische Macht ist die Sowjetunion, eine Verbindung. Und diese Macht und dieses Land kann alles, was wir machen, aber in Deutschland gegen die Kommunistische Partei. War Weltanschauung, diese bolschewistische Weltanschauung regiert die Sowjetunion, das größte und beste Land in der Welt. Ist das bekannt? Bekannt ist dem deutschen Volk, dass die sich hier unverschämt benehmen und hierher gelaufen kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch solche Frechheiten sich erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um von Ihnen mit anklagen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört. Herr Ministerpräsident, sehr gut, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie keine kommunistische Propaganda. Wenn Sie jetzt noch ein Wort sprechen, werden Sie wieder hinausgetan, dass Sie keine kommunistische Propaganda zu treiben haben. Sie haben das zum zweiten Mal jetzt getan. Und können sich dann nicht wundern, wenn der Herr Zeuge derartig aufbraust wie eben. Ich untersage Ihnen das jetzt auf strengste. Sie haben, wenn Sie überhaupt Fragen zu stellen haben, haben Sie rein sachliche Fragen, nichts weiter. Ich bin sehr zufrieden von dieser Erklärung von Herrn Schering. Ob Sie zufrieden sind oder nicht, das ist mir vollkommen gleichgültig. Sehr zufrieden. Herr Präsident, ich stelle Fragen. Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort nach diesen letzten Äußerungen. Ich stelle Fragen. Ich entziehe Ihnen das Wort. Setzen Sie sich hin. Sachliche Frage zu stellen. Ich entziehe Ihnen das Wort nach diesen Fragestellungen. Haben Sie Angst um diese Frage, Herr Präsident, Herr Ministerpräsident? Sie werden Angst haben, wenn Sie die Gerichte haben. Die Gauner, die. Die Mitro wird auf 3 Fragen. Sofort hinaus mit Ihnen.